什么结果 Computer love Automatic war Hey you going on Life is going on Computer love We don't need no stuff Terry's big a set 50,000 are striking in the north of Switzerland Attention, future Don't tell. The people kill, kill, kill. England is fighting long and between, biting the same. That's just new life as usual. Computer love.New York stood still. Just the people climbing out. Go, go, go, go. Attention, future.Automatic love. Hey, you're going on. Life is going on. Computer love. We don't need no stuff. Just the user still. Just the people going cowJust as we do still People going cow Hey! Hey! New York, New York Let's do it still Hearing at you seeComing up to see Striking everyone In the new pill Just a pill Hell it is in Switzerland Mohun and Fettel Arabian dreams.Arabian dreams. Arabian dreams.

Papieren bitte. Was tun Sie hier? Kennen Sie diesen Mann? Zum allerletzten Mal, was tun Sie hier? Wie wär's mit etwas Musik? Panorama 80. Mein Lieblingsprogramm. 3. Panorama 80. Panorama 80 elektronisches Radio. Was willst du sonst noch hören? I am the voice of world control. You are not at home. You alone. I just want to say to you that I need you. I just want to say to you that I need you. Of making Morgen, junge Frau, es ist jetzt 8 und du hast mich endlich wieder angemacht. Deine Hand spielt zart mit meiner Tastatur, mein Mikroprozessor meldet Amour, Amour. Du gibst meinem Dasein endlich einen Sinn. Glaub mir, dass ich nicht so wie die anderen. Glaubst du meinem großen Schmerz? Irgendein Kollege macht einen dummen Scherz. Du gibst meinem Dasein endlich einen Sinn. Glaub mir, dass ich nicht so wie die anderen. will Sex. Ich will Sex. Ich mag Sex. Und ich will Sex. Ich will dich. Ich will dich. Ich lieb dich. Und ich will dich. Let's nicht mehr ein. Mein Leben ist jetzt nicht mehr leer. Warum kannst du nicht bei mir sein? Maschine. blauen sieben Abendschatten kommen, das Vogellied voll Weh und Traurigkeit vernommen. Und beide wollen nur noch Zeit vertreiben.

Gar nichts an, zuerst ich und dann du.